Eine Gesundheitsdelegation der TVRK unter Leitung vom Gesundheitsminister Kang Hao-guk startete am 19. Mai mit der Maschine von Pyongyang, um an der 69. Vollversammlung der Weltgesundheitsorganisation in der schweizerischen Stadt Genf teilzunehmen.